Erster, sei nicht neidisch auf böse Menschen. Will nicht wie sie sein. Zweiter, ihr Herz denkt an Böses. Ihre Lippen sprechen Schlechtes. Dritter, Weisheit baut ein Haus. Klugheit macht es stark. Vierter, mit Wissen füllt man Räume. Man hat schöne und wertvolle Dinge. Fünfter, ein weiser Mann ist besser als ein starker. Ein kluger Mann ist besser als ein kräftiger. Sechster, mit kluger Führung gewinnst du Kämpfe. Viele gute Ratgeber sind gut. Siebter, ein Narr versteht Weisheit nicht. Er spricht nicht an wichtigen Orten. Achter, wer Böses tun will, den nennt man einen Bösewicht. Neunte, Sünde ist eine dumme Tat. Menschen hassen Spötter. Zehnter, bist du schwach in der Not, dann ist deine Kraft klein. Elfter, rette Menschen, die sterben sollen. Halte sie zurück, wenn sie zum Tod gehen. Zwölfter, sag nicht, wir wussten nichts davon. Gott kennt dein Herz. Er weiß alles. Er wird dir geben, was du getan hast. 13. Mein Sohn, iss Honig, er ist gut. Honig ist süß in deinem Mund. 14. Weisheit ist gut für deine Seele. Wenn du sie hast, hast du eine Zukunft. Deine Hoffnung wird nicht sterben. 15. Böser Mensch, warte nicht vor dem Haus des Guten. Störe seinen Schlaf nicht. 16. Ein guter Mensch fällt oft. Aber er steht wieder auf. Böse Menschen fallen ins Unglück. 17. Freue dich nicht, wenn dein Feind fällt. Dein Herz soll nicht jubeln, wenn er stürzt. 18. Jahwe sieht es und ist nicht froh. Dann wird er vielleicht auf dich zornig. 19. Sei nicht wütend auf böse Menschen. Sei nicht neidisch auf schlechte Menschen. 20. Böse Menschen haben keine gute Zukunft. Ihr Licht geht aus. 21. Mein Sohn, ehre Jahwe und den König. Sei nicht mit Menschen, die Ärger machen. 22. Ihr Unglück kommt plötzlich. Ihr Ende kommt unerwartet. 23. Auch diese Sprüche sind von weisen Leuten. Im Gericht darf man nicht parteiisch sein. Das ist schlecht. 24. Wer zu einem Schuldigen sagt, du hast recht, den hassen viele Völker. 25. Wer gerecht straft, dem geht es gut. Er bekommt Segen und Glück. 26. Wer eine gute Antwort gibt, bekommt Lob. 27. Mache deine Arbeit draußen fertig. Mache deine Arbeit auf dem Feld fertig. Danach kannst du dein Haus bauen. 28. Sei kein falscher Zeuge gegen deinen Nachbarn. Willst du mit deinen Worten lügen? 29. Sag nicht, ich tue ihm dasselbe an. Sag nicht, ich gebe ihm zurück, was er getan hat. 30. Ich ging am Feld eines faulen Mannes vorbei. Ich ging am Weinberg eines dummen Mannes vorbei. 31. Das Feld war voller Brennnesseln. Es war voller Unkraut. Die Steinmauer war kaputt. 32. Ich sah es mir genau an. Ich lernte eine wichtige Lehre daraus. 33. Noch ein bisschen schlafen, ein bisschen ruhen. Noch ein bisschen die Hände falten und ausruhen. 34. Dann kommt die Armut wie ein Wanderer zu dir. Der Mangel kommt wie ein bewaffneter Mann.